willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Vios Wochensicht. Diesmal die Woche 11, 2014. In Schwarze getroffen, genau. Jede Menge Themen heute, ungewöhnlich viele für die Wochensicht. Deswegen versuche ich mich bei einigen Themen kurz zu halten, obwohl das nicht ganz klappen wird. Ja, manche sind doch sehr kontrovers. Ich hätte heute liebend gern wieder mal einen Diskussionspartner in der Sendung, um das mal genauer zu erörtern, weil da ist wirklich ist wirklich viel kontrovers. Gut, aber fangen wir mal ganz leicht an, wie immer. Ja, kaum eine Kontroverse ist, dass Google Drive mit einer starken Preissenkung hier massiv jetzt in den Cloud-Space-Markt dringt. Ja, ein Kritikpunkt, den ich auch schon öfters mal geäußert habe, ist ja, dass der Preis auch seit der letzten Umstellung auch relativ hoch war, trotzdem noch relativ hoch war, wenn man mal sieht, wie viel Gigabyte heute anfallen für verschiedene Sachen. Wenn man dann einen zukunftsfähiger Speicher in der Cloud haben möchte, da reichen eben die 2, 3 Gigabyte nicht. Ja, auch die 10 Gigabyte sind knapp, die man bekommt. Bisher gab es dann eben Preise, die für Normalanwender, sage ich mal, das war schon ein Schild, ja, wo man gesagt hat, nee, dann mache ich das nicht. Offenbar jetzt unter dem ganzen Eindruck, dass eben der Cloud, das ganze System Cloud eben jetzt sehr stark hinterfragt wird durch die Spionageskandale, da komme ich noch später dazu, hat eben auch Google hier das Ganze jetzt schmackhaft gemacht. Jetzt gibt es kostenlos 15 Gigabyte Speicher. Das dürfte für die meisten, die nur ihre Fotos hochladen, reichen, sofern es nur Fotos vom Handy sind. Ja, andere mit 13, 14, 15 Megapixeln, ja, die Pixel, die sollten dann vielleicht überlegen, mehr Speicher zu holen, weil das doch dann ruckzuck hochgeht. Videos brauchen wir gar nicht erst zu sprechen, 15 Gigabyte ein Witz, logischerweise. Aber immerhin bietet dann Google für das, für die Leute für $2 im Monat, also $1.99, 100 Gigabyte Speicher an. Und das ist zumindest mal für Cloud-Verhältnisse sehr, sehr gut. $9.99 pro Monat für 1 Terabyte Speicher und dann 10 Terabyte und mehr für $99. Also, ich würde mir trotzdem wünschen, dass es zum Beispiel für 10 oder 15 Euro ein Paket gibt, Unlimited. Ja, das bieten auch schon manche Cloud-Space-Betreiber an. Also, ich meine, hier ist es bis zu dem 1 Terabyte ist der Preis sehr gut, inklusive 1 Terabyte ist der Preis sehr, sehr gut. Danach ist es zu teuer. Ja, danach gibt es viel, viel günstigere Anbieter, die auch noch sehr viele Zusatzbonusfunktionen eben haben. Ja. Dennoch ist der Schritt ziemlich gut, würde ich mal sagen. Was soll man sagen? Noch vor kurzem habe ich ja gesagt, ich brauche Unlimited Space, ja, brauche ich jetzt gar nicht mehr, weil ich eigentlich kaum noch was in die Cloud ablege durch diese ganzen Skandale. Und ich meine, es war ja schon vorher klar, dass die Dienste von verschiedenen Ländern auf diesen Cloud-Speicher zugreifen können, das war mir also immer klar. Nur, dass es eben in einem Ausmaß passiert, dass alles grundsätzlich erstmal gespeichert wird und dann bei Bedarf dann gegen einen verwendet werden kann. Das ist eine neue Qualität und deswegen kann man eigentlich nur davor warnen, etwas abzulegen in der Cloud, was wirklich privat ist. Das nicht private, das was ich veröffentliche, was allerdings auch der größte Teil meiner Daten ist, der kann dann aber in diesen kostenlosen Angeboten auch reinpassen. Ja, und ja, braucht man eigentlich dann nichts mehr. Gut, so viel also zum Google Drive. Wer also immer noch seine Daten in die Cloud ablegen will, der kann jetzt das bei Google viel günstiger machen. 25 Jahre World Wide Web. Danke, Sir Tim Berners-Lee. Ja, genau. Der ehemalige, ist immer noch CERN-Mitarbeiter. Ja, ich denke, er ist immer noch CERN-Mitarbeiter, oder nicht? Weiß nicht. Auf jeden Fall damals war es ja ein CERN-Mitarbeiter und diese Entstehung des WWW war ja auch auf Problemen gegründet worden, wie Wissenschaftler eben untereinander effektiver kommunizieren können. Und von daher haben wir im Prinzip CERN, ja, das Internet zu verdanken. Natürlich hat Tim Berners-Lee das fast im Alleingang dann hier diese ganzen Regelungen festgelegt, die Richtlinien sozusagen, die es gibt und dann eben gut umgesetzt, indem er eben gesagt hat, das Internet muss von Anfang an frei bleiben, das muss ein offener Standard sein. Ein Glück, dass es gemacht hat, sonst hätten wir heute das WWW in dieser Form überhaupt nicht. Wir hätten vielleicht überhaupt kein WWW, weil es sich nie kommerziell ausgebreitet hätte, wenn jetzt ein bestimmtes Konsortium oder beziehungsweise Konsortium hat es ja, aber eine bestimmte kommerzielle Gruppe, ja, das unter seiner Kontrolle hätte, dann wäre das nie so, hätte sich nie so entwickelt. Unglaublich, unvorstellbar, ja, aber ja, damals war eben das Internet, als das oder das WWW, als das bekannt wurde, eine Sache, wo jeder gesagt oder fast jeder gesagt hat, ach, so ein Quatsch braucht man nicht, ja, so ein Blödsinn, keine Firma wird dafür was machen, ja, für die paar, die das tun, ja, und dann ging das halt immer so weiter, weil es eben offen war, jeder konnte es adaptieren und keiner hatte jetzt einen Nachteil dadurch, dass er da was veröffentlicht. Und so ging es dann eben weiter und hat sich verbreitet und dann kamen die ersten Firmen, da war es unaufhaltsam, ja. Und so ist es dann tatsächlich entstanden. Wer mehr und genaueres darüber wissen will und auch hier die vielen Glückwünsche mal durchgucken will, der kann auf den Link gehen, den ich hier reingeschrieben habe, 25 Jahre WWW. Das ist ein Link zu www.web@25.org. Org, 25 als Buchstaben, web@25.org. Und ja, ich denke, feiern ist angebracht. Amazon Instant Prime Video Angebot, das hat mich bereits überzeugt. Ja. Ich war sehr skeptisch an die Sache rangegangen, ehrlich gesagt, wenn das nicht schon einfach Teil meiner Prime Amazon-Mitgliedschaft gewesen wäre, hätte ich das auch nie benutzt. Ich muss allerdings sagen, das Angebot, die 12.000 Serien und Filme erstmal haben sich schwach angehört. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es schon mehr sind mittlerweile. Da kommen ja ständig neue dazu. Also für mich ist das Angebot relativ gut, was da alles oder was man alles finden kann, ist super. Also ganzen Doctor Who Staffeln beispielsweise, also die neuen Doctor Who Staffeln, also nicht die ganz alten, ja. Und ja, auch sonstige Science-Fiction-Sachen vor allem, ja, Andromeda ist dabei, Stargate, alle Staffeln Stargate, unfassbar. Eine ganz tolle Geschichte, viele, viele Filme, ja, alt und neue Filme auch. Gut, wer natürlich jetzt die ganz großen neuen Blockbuster sucht, die gerade eben erst im Kino gelaufen waren, der wird sicherlich enttäuscht sein. Von daher kann ich durchaus sehen, dass nicht jeder von dem Amazon Instant Prime überzeugt wird. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich für meinen Teil, ja, Schauprofil, sage ich mal, auf jeden Fall da richtig positiv überrascht wurde. Das hätte ich nicht gedacht. Ich war extrem skeptisch und ich muss sagen, wow. Also ich werde meinen mein Amazon Prime Account alleine jetzt wegen diesem Videoangebot verlängern. Ja. Und vorher habe ich mal gesagt, naja, ich muss mal überlegen, das muss ich mal durchrechnen. Ja, okay, jetzt 29 Euro vorher, jetzt kostet 49 Euro mit diesem Amazon Instant Video. Da muss ich mal durchrechnen, wie viel Pakete ich letztes Jahr hatte und ob sich das dann rechnen würde wegen dem Versand. Ja, als Amazon Prime Mitglied zahlt man ja keinen Versand, also auch wenn man nur ein HDMI-Kabel einzeln bestellt, ja, für 2,99 € zahlt man trotzdem keinen Versand. Finde ich also sehr, sehr gut. Aber da hätte ich das mal durchgerechnet. Jetzt brauche ich gar nicht mehr zu rechnen, weil allein schon wegen dem Instant Video hätte ich das also jetzt weitergemacht. Fantastisch. Valve, SteamOS und der Controller. Also Valve hat ja da was Großes vor oder hat es eigentlich schon richtig gut angestoßen. Die Steambox soll ja kommen mit SteamOS, das auf Linux basiert und dafür viele Spiele sozusagen eine dedizierte Spieleplattformen, ja, und das finde ich sehr, sehr mutig, sehr, sehr gut. SteamOS Games laufen auch jetzt schon teilweise auf Linux, wenn diese SteamOS Plattform dann natürlich jetzt offiziell startet und groß, ja, wird demnächst auch passieren. Und dann denke ich, dass viele Anbieter eben da auf dieses System umsatteln. Oftmals braucht hier gar nicht viel gemacht zu werden. Die Layers, die es dazu gibt, brauchen nur minimale Anpassungen an der Software. Manchmal andere Software wird natürlich hier dann muss dann natürlich speziell entwickelt werden für SteamOS. Zahlreiche Hersteller von diesen Steam Machines, von diesen Steam Boxen, ja, wurden ja schon auf Beginn dieses Jahres auf der CES eben genannt und da waren viele, viele bekannte Namen dabei natürlich. Ja. Gigabyte beispielsweise, ja, mit diesen Würfeln, die da rausbringen und mit Iris Pro GPU. Und das war ein bisschen Ausreißer, finde ich, weil das ist ja eine integrierte Grafik-GPU. Alle anderen haben dann eben externe Speicher, da bin ich auch mal gespannt, externe Grafikkarten, da bin ich mal gespannt, wie das hinhaut. Also separate Grafikkarten. Also Alternate, Alienware, ja, das muss man sich vorstellen. Cyber Power PC, Digital Storm, Falcon Northwest, Gigabyte, wie gesagt, eben, iBuyPower, Material.net, Next Origin PC, Scan, Zotac Webhallen. Also da muss man schon sagen, hammerhart. Also schon allein Alienware. Ja, ich muss sagen, ist eine Steambox von Alienware? Her damit. Sofort her damit. Ja, will ich haben. Ja. Leider wird die wahrscheinlich teurer sein. Alienware ist ja so im Games-Bereich doch nur eine Luxusmarke, kann man sagen. Ja. Allerdings auch von der Leistung her extrem cool. Die haben bis jetzt nichts auf sich kommen lassen da, was Leistung betrifft. Und deswegen darf man mal gespannt sein. Also ich prophezeie mal SteamOS und den Steam Machines, also sehr viel Zukunft voraus, ja. Also ich bin dabei, ich würde mir sofort eine holen und werde dann auch hoffen, dass das nächste Battlefield beispielsweise auf SteamOS dann läuft. Und ich bin also begeistert davon, von der Idee, eine eigene Plattform, natürlich klar, auf Linux basieren, das ist natürlich ein riesen Plus für mich, ja, aber es ist auch natürlich die einzige Möglichkeit, wie das so richtig umgesetzt werden kann. Ja, der Controller wurde jetzt also auch vorgestellt schon mal, der offizielle Controller für die Steam Machines, ja, die Gamepads sind's ja eigentlich. Und also keine Angst, natürlich Maustastatur für Ego-Shooter, das ist also obligatorisch, das wird passieren, ja. Aber für andere Games hat man ja schon mal gerne einen Controller und dieser Controller wurde eben jetzt vorgestellt. Beide haben ein Force-Feedback drin, also das heißt, der Controller vibriert auch. Und also es gibt da welche mit einem Touchpad wohl, ja. Die Controller an sich, also da gibt es keine Knubbel mehr, sondern so Plättchen, sage ich mal. So Kreise, ja. Wie das ist, muss man ehrlich gesagt mal ausprobieren. Ich kann mir so richtig vorstellen, kann ich mir das noch nicht. Die Knöpfe bleiben hingegen dann wieder, also so bleiben als richtige Knöpfe, ja, nicht schlecht. Und ja, bin auch da mal gespannt, wie der dann in der Hand liegt. Das wird natürlich alles noch erstmal wird man erst merken, wenn man das Teil in der Hand hat. Ja klar, es ist halt am Anfang immer so, man weiß noch nicht genau, wie ist das Ganze dann in der Praxis. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Notfalls, wie gesagt, Tastatur, Maus, die Spiele, das sind sowieso die, wo mich dann am meisten interessieren. Ja. Gut, aus für Windows 8 Firefox. Hat mich doch ein bisschen gewundert. Grund war kein oder kaum Nachfrage. Zu wenig Nutzer haben eben diese Version des Firefox Browsers genutzt. Und jetzt hat Mozilla eben beschlossen, hier die Reißleine zu ziehen, ja, also die Notbremse reinzuhauen und das ganze Projekt eingestampft. Und stattdessen wollen sie eben jetzt ihre dringend notwendigen Ressourcen in der Firma für andere Projekte nutzen, die eben mehr Erfolg versprechen, klar. Ein bisschen hat mich doch gewundert, ich wusste nicht, dass das so wenig Nachfrage ist. Ich dachte, also das wäre schon ein wichtiger Browser für die Plattform Windows 8, also für die, wir reden jetzt von der Kacheloberfläche, wohlgemerkt. Ja. Natürlich läuft der normale Firefox weiterhin unter Windows 8, ganz klar, aber eben nicht unter der nativen Kacheloberfläche, sondern eben unter der Desktop-Oberfläche. Das heißt, da wird dann das Desktop geöffnet und dort läuft es dann eben drin. Das ist für die Nutzer eigentlich kaum ein Unterschied. Ehrlich gesagt, hätte mich das jetzt auch nicht gereizt, das ausgerechnet auf dieser Kacheloberfläche zu nutzen. Interessant ist das natürlich halt für die Benutzung auf Tablets. Vor allem die eben keinen Zugriff auf ein vollwertiges Desktop-System haben. Die bleiben dann außen vor, das heißt da kein Firefox-Browser mehr und das ist ein herber Schlag, zumindest mal für die Leute. Für die anderen, sage ich mal, ist es nicht wirklich nicht besonders schlimm, dass da dann jetzt der Desktop geöffnet wird und da dann der Browser da. Also ich kann da schon verstehen, dass in dem Teil da Mozilla dann auch sagt, okay, also man kann den Firefox immer noch unter Windows 8 benutzen. Also warum sollte man dann jetzt diese Kacheloberflächen unterstützen? Und so leid mir es tut, für die paar Windows 8 Phone-Benutzer, das lassen wir dann. Also, Wahnsinn. Ein mutiger Schritt trotzdem, finde ich. Hätte nicht gedacht, dass es so wenig Nutzer sind. Aber Nightingale hat hier klipp und klar gesagt, die Kosten stünden in keinem Verhältnis zur Zahl der Nutzer. Deshalb hat man die Entwicklung eben gestoppt. Ja. So, also gut, ne? Das heißt, im Moment gibt's dann nur zwei Browser für die Kacheloberfläche, das ist der Internet Explorer und der Chrome Browser. Alle anderen haben bis jetzt noch keine Kacheloberflächenunterstützung gemacht. Sieht mau aus für Windows 8 auf Tablets und Telefon. So, dann ja, jetzt geht's mal rund, ja, jetzt kommen langsam so mal die kontroversen Themen, ja. Ich habe Mashable aus meinem Feedreader entfernt, wegen extremer anti-russischer Propaganda. Ihr habt richtig gehört, anti-russischer Propaganda. Ich kann das wirklich nicht mehr lesen. Da werden, also nicht nur, dass die Lügen von den Massenmedien einfach unreflektiert weiter veröffentlicht werden, nein, sondern man setzt immer noch welche oben drauf. Ich weiß nicht, wer dort also wie die politische Einstellung von den Verantwortlichen bei Mashable ist, das ist schwierig zu durchschauen, weil Mashable ja eigentlich ein Sammelsurium von verschiedenen Autoren ist. Von daher ist es vielleicht sogar ein bisschen unfair, ja, das aus meinem aus meinen Feeds zu verbannen, aber diese antirussische Propaganda war so extrem, ist so extrem ausgeufert, dass ich da gesagt habe, das geht nicht mehr. Ja. Ich lasse mir das offen, ob ich Mashable wieder zu meinen Quellen nehme für die Recherchen hier, für beide Podcasts, die ich habe, aber und auch für mich selbst zur Information. Aber momentan kann ich das nicht sehen. Ist wirklich heftig gewesen, zu heftig. Ich informiere mich gerne, ich sehe gerne alle Facetten und alle Parteien, ja, sehe ich da gerne immer, also Parteien in Form von Informationsquellen, ziehe ich da gerne zu Rate und bilde mir dann daraus eben meine Meinung. Aber wenn man ganz plumpe Propaganda sieht, ja, die dann also so extrem verzerrt ist, also dass selbst die westlichen Medien momentan, die sich nicht mit Ruhm bekleckern, da sowas nicht in ihr Programm nehmen würden, dann ist das schon Extremismus und dann fliegt es bei mir raus. Ja, ganz klar. Das Krim-Votum war ja übrigens auch eindeutig, ja. Man kann da natürlich geteilter Meinung sein, inwiefern das alles nach unseren Standards zuging. Nach unseren Standards ist auch so eine Sache. Ja. Gab es schon mal einen US-Präsident, der die Wahl gewonnen hat und dann doch nicht US-Präsident wurde. Aber trotzdem muss ich sagen, das war also so eindeutig. Und man hat auch dann die Reaktionen gesehen von den Menschen. Also das waren nicht nur ein paar Tausend, sondern zigtausend unzählige Menschen sind auf die Straße gegangen nach dem Krim-Referendum und haben gefeiert, ausgelassen, fröhlich. Übergriffe gab es kaum, gab es keine bei den Feiern, was auch zeigt, dass die Zahl der Gegner für den Russland-Anschluss in der Krim sehr gering ist. Das mag in der restlichen Ukraine, also in der Ukraine jetzt, muss man sagen, anders aussehen, auf der Krim, die ja schon auch vor 1954 auch eigenständig war und dann als autonome Republik geführt wurde und zu über 60% aus russischstämmigen Bewohnern besteht, muss man da natürlich schon sagen, ist das Ergebnis dann auch kein Wunder. Und ehrlich gesagt, ob jetzt die westlichen Staaten das anerkennen oder nicht, spielt für die Leute auf der Krim erstmal keine Rolle. Und man muss sich eben auch, das habe ich schon mal gesagt, mit Realitäten abfinden. Die Krim ist unabhängig, die Krim wird sich Russland anschließen. Jetzt geht es eben darum, und das wird nichts mehr ändern, da wird niemand mehr was ändern können. Da können Sanktionen gemacht werden, wie man will, das spielt keine Rolle mehr. Das ist eine Realität, das ist ein Fakt. Russland muss sich der Realität stellen, dass die Ostukraine zur Ukraine gehören wird. Auch das muss akzeptiert werden. Ja. Und im Prinzip kann man sich jetzt verständigen, man könnte sich verständigen, wenn die EU und die USA, im Moment steht aber die EU im Vordergrund, hier endlich aufhört mit ihren Drohungen, ja. Dann könnte jetzt hier sozusagen die Krise beigelegt werden mit einer Garantie, dass Russland sich nicht in der Ostukraine einmischt, und im Gegenzug wird eben das geduldet. Ja, die können anerkennen, ob nicht, oder können es anerkennen, wie sie wollen. Wie gesagt, das spielt keine Rolle, aber man kann es dulden. Und dann wäre die Krise beigelegt. Jetzt bin ich gespannt, wie der Westen reagiert, die EU allen voran, ob wir weiter uns auf dieses dünne Eis begeben, ob wir alles, was wir in den vielen Jahren seit Ende des Kalten Krieges erreicht haben, einfach so über Bord werfen, ja, und uns wieder zum möglichen Schauplatz eines richtigen Krieges machen oder nicht. Ja, das wird sich dann zeigen. Ich habe es gesagt, diesmal war ich dabei, diesmal habe ich gesehen, wie das angefangen hat. Und ja, auch wenn die westlichen Staaten geschlossen gegen Russland stehen, ich sehe hier, dass der Westen hier einen Fehler macht Und das, ich finde, das Krim-Referendum ist in Ordnung. Ja. Denn es gibt keinerlei Hinweise daraus, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen dieses, gegen den Anschluss an Russland wäre. Und es gibt einfach genug Hinweise daran, dass, das hat man schon vorher gewusst, das haben alle gewusst, ja, dass die Krim, dass die Leute auf der Krim mehrheitlich stimmen werden. Ob das Ergebnis jetzt 93% ist, oder ich glaube, das sind sogar 96%, weiß nicht, egal, ist, wie gesagt, ist, spielt keine Rolle, ob es 93% sind oder 63%, ja, das würde keine Rolle spielen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel davon war es, angeblich sollen da ein paar Unregelmäßigkeiten gegeben haben, so dass Leute also abstimmen könnten, die einen russischen Pass haben, aber gar nicht auf der Krim wohnen. Was daran weiß ich nicht, ob das auch nur wieder antirussische Propaganda ist oder nicht. Aber ja, so viele Menschen können gar nicht von Russland unbemerkt rübergekommen sein. Es gibt keine Meldung, dass da in einem großen Ausmaß eine Volkswanderung stattgefunden hat, damit eben in der Ukraine abgestimmt werden kann. Es gab auch Beobachter, Wahlbeobachter, die haben auch keine Unregelmäßigkeiten gesehen. Klar, die OSZE war eingeladen, ist nicht gekommen. Ja, auch das wird in den westlichen Medien falsch dargestellt. Sie wurde eingeladen, sie ist nicht gekommen. Und zwar gab es eine offizielle Stellungnahme sogar von der OSZE, warum sie nicht gekommen sind, weil die Wahl nämlich nicht anerkannt wird. Also können sie auch dort keine Wahl beobachten, wenn diese nicht rechtens ist, laut dem Westen. So, also das kann man drehen und wenden, wie man will. Die Menschen auf der Krim wollen zu Russland gehören. Das muss man respektieren. Wer das nicht respektiert, ist antidemokratisch eingestellt. Und jetzt muss man gucken, dass es den Menschen dort eben gut geht. Und das macht man nicht mit Sanktionen. So, gut, weiter. Weil wir gerade eben von Meinungsfreiheit und Medien und so weiter, wie gesagt, ich bin sehr enttäuscht von den westlichen Medien momentan, von einer freien Berichterstattung kann man kaum noch sprechen, das erschüttert mich am meisten, die westlichen Medien dürften was sagen, ja, aber anscheinend haben sie Angst, eben da in Ungnade zu fallen, vielleicht ein paar Gelder gestrichen zu bekommen oder eben keine Werbeanzeigen mehr oder sonstiges oder vielleicht eben dann aus dem Bundestag ausgeschlossen zu werden. Ja, und dürfen dann nicht mal berichten drin. Das ist ein paar Blogger jedenfalls passiert, ja. Die wurden ja aus dem Bundestag ausgesperrt und jetzt ist aber rechtlich bestätigt worden, Blogger dürfen wieder im Bundestag oder aus dem Bundestag berichten. Natürlich bleibt da die Frage, wer bekommt eine Akkreditierung und wer nicht. Natürlich kann nicht jeder Blogger, der sich dort bewirbt, auch eine Akkreditierung bekommen. Im Gegenteil, man muss da schon eine etliche Voraussetzung erfüllen, zum Beispiel muss es hauptberuflich sein, ja, und da eben auch einen Presseausweis vorlegen können. Nun kriegt aber ein normaler Blogger, der nicht für eine Redaktion schafft, nicht so einfach einen Presseausweis. Da muss man da also schon tricksen, um einen Presseausweis zu bekommen, ja. Und selbst dann mit Presseausweis kann nicht jeder dort die Akkreditierung bekommen, denn es gibt natürlich auch ganz klar kapazitive Grenzen. Ja, also wird bestimmt, wer darf und wer darf nicht. Das war schon immer so, ja, auch bei der Standardpresse, bei den alten Medien, die langsam aber sicher ihre Bedeutung verlieren. Und es ist natürlich auch bei den neuen Medien so, für die Online-Journalisten und Blogger, ganz klar. Aber da muss natürlich dann hier genau aufgepasst werden, ja, werden jetzt die kritischen Blogger, die eben vielleicht auch dann die Sache anders sehen als die vorgefestigten DPA-Ticker-Meinungen oder AP-Ticker-Meinungen, ja, die dann einfach abgeschrieben werden und vielleicht noch ein bisschen ausgeschmückt werden durch dabei sein, ja, um eine Berechtigung zu bekommen unter dem Motto, ja, was ich schreibe ist richtig, ich war ja dabei, ja. Das ist schon ziemlich fraglich dann auch, ja, und das wird die Zukunft dann zeigen, ob eben auch regierungskritische Blogger Zugang erhalten und eine Akkreditierung erhalten zu dem Bundestag, zu den Sitzungen des Bundestages. Ja. Gut, Snowden hat ja für immer noch gewaltigen Aufruhr gesorgt, ja. böse Zungen behaupten, dass die USA deswegen so arg gegen Russland vorgehen, weil sie sich eben brüskiert gefühlt haben durch das Gewähren von Asyl in Russland, ja. Muss man sich schon mal vorstellen, Edward Snowden ist immer noch in Russland, weil er Angst hat vor der USA. Von seinem Heimatland, wohlgemerkt. er ruft jetzt, er geht trotzdem in die Offensive und ruft zur Gegenwehr auf, gegen die NSA und gegen die GCHQ, die eben massenhaft die Menschen ausspionieren in den sogenannten freien Staaten. Ist ja schon fast ein Hohn, dass so ein Aufruf aus Russland erfolgen muss, ja, im russischen Asyl. Da kann man natürlich auch wieder geteilter Meinung darüber sein, deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt, kontroverse Meinung. Ich hätte gerne einen Diskussionspartner hier, der vielleicht auch einen anderen Standpunkt vertritt. Ich stelle mich gerne Diskussionen, ja, auch wenn ich die Diskussion dann immer sehr, sehr emotional und massiv führe, ja. Niemand hat gesagt, man darf seine Meinung nicht verteidigen. Ja. Dennoch finde ich es sehr, sehr interessant, dass hier Snowden zu der Veranstaltung South by Southwest hier das also richtig losgelassen hat. Ja. Übrigens wurde Kritik da an dieser Veranstaltung dann laut, ja, weil nämlich der republikanische Abgeordnete Mike Pompeo die South by Southwest-Macher aufgefordert hat, das Snowden-Gespräch abzusagen. Man hat also Druck ausgeübt auf die Veranstalter, dies nicht zu tun. Ja, da wurde wieder die nationale Keule gesprungen. Ich würde jetzt fast sagen nationalistische Keule, aber das mache ich natürlich nicht, ne? Die nationale Keule geschwungen in den USA, die ist sehr mächtig dort. Und der Anspruch, ja, so im Harry Potter-Stil auf die Verteidigung gegen die dunklen Künste war schon sehr lustig. Aber ganz und gar nicht lustig ist natürlich das Thema auch. Und man kann sich auch schützen. Ich habe es auch immer wieder gesagt. Der beste Beweis, dass die Verschlüsselung funktioniert, ist, dass Snowden auch selbst die Verschlüsselung nutzt und das bis zum heutigen Tag noch nicht herausgefunden werden kann durch eben solche Verschlüsselungsmethoden, welche Dokumente er denn eben jetzt tatsächlich mitgehen gelassen hat, sozusagen, oder welche er eingesehen hat. Die ganzen Sachen, die Snowden da, ganzen Spuren, die Snowden hinterlassen hat, sind eben da nicht einfach ranzukommen und deswegen er hat eben erneut versichert, Encryption works. Also Leute, ihr könnt euch schützen, ihr müsst eure Daten verschlüsseln, eure privaten Daten, auch auf eurem privaten Rechner, verschlüsselt die, denn auch wenn auf euer Rechner eingedrungen wird und eure Daten kopiert wird, dann, wenn diese Daten verschlüsselt sind, können diese eben nicht so einfach entschlüsselt werden. Ja, möglicherweise könnte entschlüsselt werden, wenn hier, wenn ihr Staatsfeind nur eins seid, ja, und alle arbeiten, alle konzentrieren sich darauf, die NSA, ja, ein großer Teil der NSA interessiert, konzentriert sich darauf, ein Dokument zu entschlüsseln, dann könnte es vielleicht geknackt werden, ja, aber für die normale Verschlüsselung, für die normalen Menschen, die eben Wert legen auf Privatsphäre, auf den Schutz ihrer Daten. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Man weiß nie, welche Regierung in 10 Jahren in den USA an der Macht ist oder in der EU oder sonst irgendwo. Ja, und dann liegen die Daten vor und wenn es dann einfach einzusehen ist, dann wird es schlecht. Ja. Also Encryption works, das war die Nachricht, man kann sich verteidigen und dazu ruft eben Edward Snowden auf. Mutig, mutig, der Junge. Die Reporter ohne Grenzen sind auch ziemlich mutig, denn die haben in einem Bericht, ja, zum Welttag gegen Cybersensur, ja, haben die ein ein PDF-Dokument veröffentlicht, ein offizielles Dokument der Reporters Without Borders, also Reporter ohne Grenzen bei uns. Und da wird die NSA und die GCHQ als Feinde des Internets bezeichnet. Eine klare Aussage, aber auch eine sehr gewagte Aussage. Dieses Dokument ist übrigens keine Schelte jetzt nur auf die NSA und auf die GCHQ. Ja, keineswegs, sondern da werden auch sehr viel mehr Sachen und sehr viel mehr Länder kritisiert oder beleuchtet, wie denn dort der Stand ist zur Internet, zur Freiheit im Internet. Ja. Und da werden auch ganz andere Staaten, die eben gar nichts mit der USA zu tun haben, kritisiert und auch beleuchtet. Also insgesamt muss man schon sagen, der Bericht, und das ist aber von den Reporter ohne Grenzen, ist auch nicht anders zu erwarten, dass der relativ neutral gehalten ist. Jeder kriegt da sein Fett ab, der es verdient hat. Ganz einfach, auch wenn es manchen nicht schmeckt oder keinem schmeckt es natürlich da drin. Ja. Aber eben, dass die GCHQ und die NSA hier so deutlich kritisiert werden und eben als Feinde des Internets bezeichnet werden, das ist schon ein Hammer. Ja. Und sehr mutig, wie gesagt. Und deswegen sollte man sich mal den Bericht durchlesen. Wie gesagt, viele Staaten kriegen da auch ihr Fett weg und da wird sicherlich noch einiges darüber zu hören sein oder auch nicht, ja, weil hat sich jetzt halt alles auf diese Punkte konzentriert. Ja, auch die russischen Defizite bei der Internetzensur werden hier durchleuchtet. Ja, da gibt's ganz klar Defizite. Ja. Umso schlimmer ist, dass man dann eben auch sieht, dass auch in Europa, in den westlichen Ländern, ja, hier immer mehr Internetzensur stattfindet, die Freiheit des Internets immer weiter eingeschränkt wird und dass viele, die denken, ach, die bösen Russen, dass die auch in ihrem eigenen Land hier erstmal für die Freiheit des Internets sorgen müssen, bevor sie sich vielleicht um die Probleme von anderen Ländern kümmern. Das wäre vielleicht auch mal ein guter Ansatz, denn wie heißt es doch so schön, ich bin überhaupt nicht religiös, ja, ich bin Atheist, aber wie heißt es so schön, trotzdem mal, um es euch vor Augen zu führen, den Spruch finde ich nämlich gut, wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein, tja, und deswegen sollten alle mal schön die Klappe halten hier in Europa, wenn es um Internetzensur geht, ja, außer vielleicht ganz, ganz wenige Staaten. Island, die dürfen die Klappe zum Beispiel ziemlich laut aufmachen. Gut. So, und zum Schluss, bei all den ganz ernsten Sachen gibt's trotzdem noch wieder was Lustiges. Naja, lustig in dem Fall vielleicht etwas Auslegungssache. Ja. Ihr wisst ja, ich habe in den letzten Wochen schon öfters auf das Spiel Battlefield 4 geschimpft und habe darüber gesprochen und so weiter. Und diesmal habe ich mal ein Video verlinkt. Ja. Über den Battlefield 4 Netcode. Das Video ist zwar meines Wissens nach, ja genau, ist vor dem neuen Patch gemacht worden, aber ich kann euch versichern, nach dem Patch ist alles noch viel schlimmer. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber es ist viel, viel schlimmer geworden als vor dem Patch. Ja, diese ganzen Probleme, die da angesprochen werden im Video. Es wird allerdings auf einer Art angesprochen, die, naja, mittlerweile wohl angebracht ist. Man kann eigentlich das Ganze nur noch als lachhaft empfinden, was da abgeht mit dem Netcode. Und schaut euch mal an, da wisst ihr genau, was ich meine. So das Spiel, das abläuft und das Spiel, das ihr seht, sind zwei verschiedene Spiele irgendwie. Und da kommen ganz lustige und witzige Sachen zustande, ja, Sachen, die es so eigentlich, die eigentlich so nicht vorgesehen waren, ja. Also wer guter Humor hat, kann sich das mal angucken. Vielleicht Außenstehende werden das vielleicht gar nicht so verstehen, was da jetzt lustig dran sein soll, aber naja, Gut, manche Battlefield 4 Spieler wahrscheinlich auch nicht. Aber vielleicht seid ihr da zugänglich darauf, ja. Also ich sage noch, im Video geht's wieder ziemlich rund. Ja. Das offizielle YouTube-Video. Zart beseitigte sollten sich das Video vielleicht nicht angucken. Die anderen werden sich hier krumm und schepp lachen, sofern sie dann die Problematik hier bei dem Battlefield mitbekommen haben. So, Leute, das war's wieder für heute von der Rios Wochensicht. Und wie immer, falls ihr Anregungen und Informationen habt, nur her damit. Google Plus Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben. Dort findet ihr dann den Eintrag. Auch auf Twitter findet ihr mich @Rio. Ihr könnt mir eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Na, ja. Und ja, die Links und Informationen findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Immer die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Ich hab's auch, glaube ich, letztes Mal schon. Jetzt, ne? Tschüss.